Was gleicht Wut an wohl deinem Glücke? Viel erwarb dir des Ringes Gewinn, das er nun dir genommen, nützt dir noch mehr. Deine Feinde, sie fällen sich selbst um das Gold, das du vergabst. And in sea.